aus den Zentren der Planetenruhe schenken Sonnenenergie. Aus dem Ursprung der Empfänglichkeit entspringt ganz langsam dankbar Frucht. Aus dem Rhythmus der Gezeiten schwingen Wellen, singen, klingen, Om. Aus der Harmonie der Farbenkreise dreht sich zustandslos das Rad. Aus der Mitte der Vereinigung fließt grenzenlose Kraft ins Sein. Aus der Seele der Gemeinsamkeit erwächst ein seelenreines Kind. Aus den Zentren der Planetenrunden schenken Sonnen Energie.